Alle Welt weiß es, dass Otto vom Papste gekrönt war. Nur Widokind weiß von nichts, von gar nichts. Von allen Taten Ottos in Italien weiß er nichts. Oder vielmehr, er hat ein ganz klein bisschen von den Geschehnissen jenseits der Alpen läuten hören, aber es ist mehr als die übliche Bescheidenheit, es ist die verständige Einsicht in das eigene Unvermögen, wenn er erklärt, dass es über seine Kraft gehe, die Taten Ottos in Italien zu schildern. Siehe Seite 135. So schweigt er also am besten ganz von den italienischen Ereignissen, so erzählt er nach wie vor, Otto sei wie Heinrich vom Heere zum Kaiser erhoben worden. Und die Historiker finden das sehr natürlich und bestätigen uns, in dem Rahmen des Widukindschen Werkes war in der Tat für all dies kein Raum. In der Tat, lieber Leser, im Rahmen war kein Raum. Nur für Fantasien fand sich hier und da Raum. Aber halt, ein winziger Raum fand sich doch, als Widukind nach dem Tode Ottos des Großen im Jahre 973 noch einmal seine Sachsengeschichte zur Hand nahm. Da zeigte es sich, wie sein Blick sich geweitet hat. Nun endlich hat es sich auch bis zu ihm hingesprochen, dass an der Erhebung zum römischen Kaiser entscheidend der Papst mitwirkt, und der römische Kaiser Otto erscheint jetzt bei dem Mönche von Corvey als die eine und einzige Hoffnung der ganzen Kirche. Siehe Seite 140. Aber seine alte Annahme von der Kaisererhebung durch das Heer blieb nach wie vor unbeanstandet in seiner Geschichte stehen. Damit bezeugte Widukind, dass er ein Schriftsteller von Schrot und Korn war, dass er wusste, was man von einem richtigen mittelalterlichen Chronisten als bestes Zeichen der Beherrschung seines Gewerbes verlangte. Ein paar kräftige Widersprüche. Ein Chronist ohne Widersprüche? Lieber Leser, sowas war im Mittelalter undenkbar. Es war allgemein Sitte während des ganzen Mittelalters, es war Berufspflicht und Berufsehrgeiz, wenigstens ein halbes Dutzend anständiger Widersprüche in den Chroniken unterzubringen. Man wollte auf diese Weise den mittelalterlichen Leser zum kräftigen Denken anregen, zur historischen Kritik erziehen. Um wieder ernsthaft zu reden, die Taktik der spätmittelalterlichen Fälscher hinsichtlich der absichtlichen Widersprüche springt wohl nirgends so sehr ins Auge wie auf dem Gebiete der öffentlichen Rechtsverhältnisse. Widukind bietet uns dazu nur ein schönes Beispiel. Königswahlen, wer wählt, wie wird gewählt, Widersprüche und Unklarheiten, Gesetzgebung, Volksrecht, Amtsrecht, Widersprüche und Unklarheiten, siehe Lex Salica, der Sachsenspiegel. Siehe die merkwürdige Gerichtsverfassung bei den Friesen, in welcher nebeneinander zwei Richterkategorien fungiert haben sollen. Der Kernpunkt dieser Taktik des absichtlichen Widerspruches liegt darin, dass in jedem einzelnen Falle gleichzeitig, nebeneinander, in demselben Atemzuge das eine und das andere, zum Beispiel Amtsrecht und Volksrecht, als zu Recht bestehend hingestellt wird. Mit bewundernswürdiger Konsequenz haben die Fälscher auf dem Gebiete der Rechtsverhältnisse jede klare und eindeutige Feststellung vermieden und entweder mit direktem Widerspruch operiert oder über das Faktum den verschleiernden Mantel nichtssagenden Wortgeklappers gebreitet, sodass feste Umrisse einfach nicht zu erkennen sind, oder aber sie haben klugerweise von gewissen rechtlichen Dingen überhaupt kein Wort verlauten lassen, zum Beispiel Finanzverhältnisse des Reiches. Es erhebt sich die Frage, warum verfuhren die Fälscher so? Warum bedienten sie sich gerade auf dem Gebiete rechtlicher Zustände prinzipiell der Taktik des absichtlichen Widerspruchs und der Verdunkelung? Nebenbei bemerkt, selbstverständlich treten uns auch hinsichtlich der gesetzlichen Modalitäten der Papstwahlen durch das gesamte Mittelalter absichtlicher Widerspruch und absichtliche Unklarheit entgegen. Ich erinnere hier nur an das Dekret des Papstes Nikolaus II. Über die Papstwahl, dessen Text in zwei widersprechenden Fassungen überliefert ist. Die Antwort auf die Frage, warum verfuhren die Fälscher so, enthüllt die Gefährlichkeit der gefälschten Geschichte für ihre Anwendung für die späteren Geschlechter blitzartig, um etwas mittels dieser Geschichte zu beweisen. Durch die Widerspruchstaktik sollte verhütet werden, dass die so schmählich in das Licht geführte Nachwelt aus der Geschichte beweisen und belegen konnte, in diesem oder jenem Punkte, Wahl, Gesetzgebung, war bei unseren Vorfahren das und das klipp und klar rechtens. Solche Eindeutigkeit konnte den Vätern der Aktion später einmal sehr unbequem und gefährlich werden. Wenn man sich nämlich beispielsweise später darauf berufen hätte, bei den Papst- oder Königswahlen ist nach alter heiliger Überlieferung, nach eindeutigen klaren Gesetzen dies oder jenes Verfahren rechtens. Oder die Gesetzgebung war einst klar und eindeutig Angelegenheit des Volkes bzw. des Königs. Die Nachwelt hätte sich auf solch eindeutige Fakten berufen können. Nun ändert sich aber die Welt oft in kurzer Zeit gewaltig, eine Erfahrung, welche auch die Fälscher in Rechnung gestellt haben. Es ging tatsächlich nicht an, immerfort von der Heiligkeit des alten Rechtes zu sprechen und dann plötzlich, wenn gewisse Menschen auf ein klares Gesetz pochten, dieses einfach beiseite zu schieben, weil es in gegenwärtiger Situation unangenehme Folgen haben mochte. In allen Fällen war es daher die beste Lösung, wenn man das gesetzliche Faktum in Form eines widerspruchsvollen Gemenges in der Überlieferung niederlegte. Nun war für alle Eventualitäten der Zukunft gesorgt. Je nach den Bedürfnissen kommender Situationen konnte aus der Geschichte ermittelt werden, entweder es verhielt sich so oder es war so. Mit der Geschichte konnte und kann man noch heute beides beweisen. Mit der gefälschten Geschichte kann man eben alles beweisen. Immerhin sind solche widerspruchsvollen oder unklaren Angaben über bestimmte mittelalterliche Rechtsinstitute überhaupt selten genug, denn als weise Leute wussten die Fälscher, dass es am zweckmäßigsten für sie war, von Rechtsdingen so wenig wie möglich zu reden und sich an solch heiklen Angelegenheiten die Finger nicht unnötig zu verbrennen. Man schwieg sich aus. Die wichtigsten Reichsgesetze blieben den Schriftstellern entweder gänzlich unbekannt oder wurden von ihnen auch nicht der kürzesten Erwähnung wert geachtet. Von den Beschlüssen der Reichs-, Hof- und Landtage erhalten wir die spärlichste Kunde, die eingreifenden Umbildungen des öffentlichen Rechtes werden kaum angedeutet, noch seltener ihre umfassende Bedeutung klar hervorgehoben. Aber meine Leser wissen, warum den mittelalterlichen Schriftstellern die wichtigsten Reichsgesetze so gänzlich unbekannt blieben. Diese Gesetze waren einfach nicht vorhanden. Das heißt, die Fälscher haben sich gehütet, solche Gesetze zu fabrizieren. Und diese Öde auf reichsgesetzlichen Überlieferungsboden konnte man vortrefflich mit dem Hinweis motivieren: Seht die unstete primitive Reichsregierung. Seht die fliegende Reichskanzlei. Darum mussten die mittelalterlichen Kaiser und Könige es sich gefallen lassen, dass man ihnen in der gefälschten Geschichte keine feste Residenz zugestand. Darum wurden sie das ganze Mittelalter hindurch auf eine ewige Wanderung geschickt. Denn diese Herrscher müssen, so berichtet die Geschichte, im Lande umherziehen, weil sie keinen festen Residenzsitz hatten und ihrer Regierungsgeschäfte wegen nicht haben konnten. Es handelt sich also nicht um gelegentliche Reisen und Kriegszüge, sondern um dauerndes Umherwandern aus Mangel eines festen Wohnsitzes. Sind aber die Königsitinerare gefälscht, so zersplittert durch diese Erkenntnis mit einem Schlage das ganze feste Gerippe der Reichsgeschichte. Das nächste Heft wird behandeln Anlass und Verlauf der geschichtlichen Fälschungsaktion.